Ihr könnt es absolut nicht deuten, wie man das so bekloppt sein kann. Kann schon retten, und wie er dich nach dich feuern schlägt. Die kenn ich doch, die hab ich doch in der Bildzeitung gesehen. Dass sie doch gehauen sind, dort alle gehauen sind. Das sind gehauen sind, absolute gehauen sind, yeah. Auf unseren Konzerten wird der Wahnsinn zum Gesetz. Es tobt der Tanz der Teufel ganz von Anfang bis zuletzt. Der Alkohol fließt ohne Ende die Masse punkt herum. Der Hass regiert, das soll es sein, unser Publikum. Sind gehauen, total gehauen, das sind gehauen, die total gehauen, yeah. Auf dieser Welt zu leben, das passiert uns nur einmal. Wir machen das, was uns gefällt, alles andere ist egal. Eines Tages, ich weiß genau, ist die Zeit noch für uns um. Die Bilanz der Sünde muss bis dahin stimmen und darum sind wir gehauen, totale gehauen. Wir sind gehauen, totale gehauen, Schluss aus, jetzt wollt ihr schläfen, die Möhne!